WDR 5. Neugier genügt. Ist doch nicht weit, ganz schön in der Nähe. Vorsichtig schiebt Elisabeth Stutenjatz ihren Rollator über den holprigen Sandweg. Mit kleinen Schritten, den Gehstock in der rechten Hand, tippelt ihr Mann Tadeusz hinterher. Beide haben sich fein gemacht für ihre Einkaufstour. Die 78-Jährige mit lila geblümter Bluse und Tuch, der 85-Jährige in Jeans, heller Jacke und Schiebermütze. Kann man ganz toll einkaufen. Das ist immer dreimal die Woche. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Jetzt sind die Erdbeeren so günstig hier. Der kleine Markt liegt 300 Meter von ihrem neuen Zuhause entfernt. In Sabelkow an der Oder. Wir sind ab November. Ab 1. November sind wir hier. Aus Ratingen. Wir haben uns entschieden hier, weil wir nicht jünger werden, nur immer älter. Und die Kräfte lassen auch nach. Und da haben wir gesagt, wozu sollen wir den Kindern zur Last fallen? Zielstrebig schiebt sie den Rollator weiter. Sie wurde 70 Kilometer nordöstlich von hier geboren, in Sapsche, das damals 1936 noch Hindenburg hieß und zu Deutschland gehörte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet polnisch, fortan gehörte sie zur deutschen Minderheit. Abitur machte sie im polnischen Opole, studierte in Gliwice auf Lehramt. Als in Polen 1981 das Kriegsrecht ausgerufen wurde, gingen ihre Kinder nach Deutschland. Sie und ihr Mann folgten kurze Zeit später. Sie bauten sich im Ruhrgebiet eine neue Existenz auf. Eigentlich wollten wir dort bleiben, sagt die Rentnerin. So ist das so. Man kann sich nicht aussuchen. Vorsichtig manövriert sie den Rollator über den Bordstein, steuert auf einen kleinen Obststand zu. Guck mal, so viel Obst, Gemüse. Schauen Sie, 6 Lotte. Umgerechnet 1,50 Euro kosten hier ein Kilo Erdbeeren. Sie kauft eine kleine Schale, verstaut sie vorne auf der Ablage des Rollators. Die Erdbeeren sind lecker und nicht teuer. Da muss man noch die Zeit ausnutzen, obwohl ich Zucker habe. Aber nicht so hoch. Aber letzte Zeit bekomme ich ein bisschen Insulin, dazu 2-mal täglich. Weiter geht es über den neu gepflasterten Platz. Gut 2 Dutzend Stände reihen sich aneinander. Vor kleinen Holz- und Metallbuden präsentieren Händler ihr Angebot, warten auf Kundschaft. Schauen Sie, sind das nicht schöne Kleider? 20 Jahre hat sie einen Kindergarten geleitet, ihr Mann als Steiger im Bergbau gearbeitet. Als es im Alter gesundheitlich bergab geht, bei ihr die Beine immer mehr Probleme machen, ihr Mann immer vergesslicher wird, beginnt sich das Paar über die Betreuungskosten in deutschen Pflegeheimen zu informieren. Sie rechnen mit dem finanziell Schlimmsten, dem Höchstsatz. Können Sie 3.400 pro Person bezahlen, Euro? Und jetzt zahlen wir 2.200 für 2 Personen. In Deutschland hätten die Kinder am Ende dazu zahlen müssen. Das ist ihre Befürchtung. Der Sohn ist 58, die Tochter 47. Die fanden das nicht so toll, nein. Warum wollt ihr uns verlassen? Aber das ist nicht Ende der Welt. Die kommen mit dem Flieger. Der Sohn war jetzt bei uns mit dem Enkel. Fast 2 Wochen waren die bei uns. Ja. Weiter geht es zwischen den kleinen Marktständen hindurch. Die Händler grüßen freundlich, man kennt sich. Die Rentnerin kauft noch eine Seife, eine Gesichtscreme. Dann stoppt das Pärchen kurz vor einem Möbelstand. Dzień dobry, hier haben wir unsere Sessel gekauft. Guten Morgen, dzień dobry. Ihre ersten 9 Einrichtungsstücke in Polen. Aus Deutschland haben sie fast nichts mitgebracht. Wir hatten auch ein schönes Auto in Deutschland, ein Mercedes C-Klasse. Tolles Auto. Alles weg, alles verkauft, alles verschenkt. Und dann habe ich ein Keyboard noch mitgenommen und dann so ein Tisch für den Keyboard. Sie kämpft kurz mit den Tränen, schiebt dann den Rollator durch eine kleine Lücke zwischen den Ständen zurück auf den Sandweg. Unsere Abkürzung, flachst die Rentnerin. Mein Schlesierland, mein Heimatland, schallt es aus dem CD-Player im Physiotherapieraum der Seniorenresidenz. Vor der Sprossenleiter sitzt eine weißhaarige Frau im Rollstuhl. Unter Anleitung der Krankengymnastin versucht sie Sprosse um Sprosse nach oben zu greifen. Daneben stemmt eine Seniorin ihren Gehstock wie eine Turnstange hoch und runter. Guten Tag, ne? Latifa Devi nickt freundlich durch den breiten Türrahmen hindurch in Richtung der beiden Damen und ihrer Therapeutin. Dann wird sie unterbrochen. Ein Mann etwa Mitte 60 mit orangenem T-Shirt und starrem Blick nähert sich mit tapsigen Schritten und greift nach der Hand der jungen Heimleiterin. Ja, gesund. Ja, kalte Hände, ne? Devi führt weiter durch das oberste Stockwerk des Pflegeheims. Seit gut eineinhalb Jahren leitet die schlanke 32-Jährige mit dunklem Teint und Pferdeschwanz die Seniorenresidenz an der Oder in dem Dörfchen Zabelkuff. Dafür ist die junge Frau mit den marokkanischen Wurzeln umgezogen, von Nordrhein-Westfalen nach Oberschlesien, direkt an die polnisch-tschechische Grenze. Sehr zur Verwunderung ihrer Freunde. Die übliche Reaktion war immer, wie, du willst nach Polen? Was willst du denn in Polen? Ja, ich sagte, ja, arbeiten. Arbeiten in Polen? Ich so, ja, arbeiten in Polen. Ja, die konnten das halt nicht nachvollziehen. Ne? 12 Jahre lang hat Latifa Devi in deutschen Pflegeheimen gearbeitet. Dort teilweise bis zu 10 Patienten gleichzeitig versorgt. Dann kam das Angebot des Vaters einer Schulfreundin, die Leitung in dem neu erbauten Heim zu übernehmen. Mit einem besseren Personalschlüssel und damit mehr Zeit für die Patienten. Latifa Devi führt am Fahrstuhl vorbei eine breite Treppe hinab. Das ist der mittlere Bereich, hier wohnen 16 Bewohner, mehr Demente als Orientierte. Natürlich sind hier auch Orientierte, aber das sind halt überwiegend. 16 gerahmte Fotos hängen im großzügigen Eingangsbereich. Porträtfotos der Etagenbewohner. Einige lächeln offen in die Kamera, bei anderen wirkt die Mimik erstarrt. Unter den Fotos sind auf einer Anrichte Bastelarbeiten ausgestellt. Unsere Handarbeiten steht auf einem Pappschild. Ja, das ist schön. Ja, komm, hier. Eine schmale Frau um die 70 im grauen Strickkleid schlurft heran. Sie trägt eine bunte Harlekin-Puppe unter dem Arm. Ja, komm, Schatz, sagt eine polnische Pflegerin und nimmt den Arm der dementen Bewohnerin, geleitet sie zu ihrem Sitzplatz im Aufenthaltsraum. Dort wird gerade das Mittagessen serviert. Latifa Devi lächelt. Alle 40 Bewohner hier kommen aus Deutschland. Die wenigsten haben das selbst entschieden, denn sie sind dement. Ihre Angehörigen haben sie hierher gebracht. Wir haben eine deutschsprachige Ärztin hier, die regelmäßig kommt. Also die war gestern da, die wird jetzt am Donnerstag und am Freitag dann nochmal kommen. Also die ist regelmäßig. Und wenn irgendwie was notfallmäßig ist, dann kann man sie auch anrufen. Im Notfall allerdings bedeutet das auch eine Einweisung in das nächstgelegene polnische Krankenhaus. 20 polnische Pflegekräfte mit deutschen Sprachkenntnissen kümmern sich um 40 deutsche Bewohner, von denen nur ganz wenige Polnisch verstehen. Der gute Personalschlüssel erlaubt Zeit für Aktivitäten. Kleine Dinge, wie Latifa Devi sagt, die sie aber wichtig findet. Zum Beispiel die Ausflüge, die stattfinden hier. Oder zum Beispiel wie diese Kinoabende, dass man einfach zusammen in einer Gemeinschaft zusammensitzt, Kleinigkeiten, Knabberzeug isst, was zu trinken oder spielen. Draußen, nach draußen in den Garten sitzen, das, was man halt alltäglich zu Hause auch machen würde. Am Esstisch beugt sich Marita Berghaus über Helmut Seidner. Sie streicht dem 84-Jährigen mit den schlohweißen Haaren und den breiten Hosenträgern über den Rücken. Seidner sitzt mit 5 anderen Bewohnern am Mittagstisch und wartet auf das Essen. Das wird von einem nahegelegenen Hotel angeliefert. Doch für Helmut Seidner gibt es heute eine Extraportion. Er isst für sein Leben gern Pilze und da habe ich ihm ein paar Champignons auf den Markt geholt. Bisschen Speck, Zwiebeln in die Pfanne gehauen und das war's. Jetzt kann er sich die. Berghaus wird unterbrochen. Komm mal her, befiehlt Inge, die am Tisch neben Seidner sitzt und schimpft weiter in Richtung Berghaus. Was ist Inge? Inge ist gut. Manchmal ein bisschen hart drauf. Man kennt die Leute, wenn man öfter hier ist, sagt die 60-Jährige. Marita Berghaus ist zum 6. Mal hier. Alle paar Monate fliegt sie von Deutschland nach Polen, um den 84-jährigen Helmut zu besuchen. Der ehemalige Briefträger aus Bochum war einer der ersten Bewohner des Pflegeheims für deutsche Senioren. Klar, leicht fällt einem die Entscheidung natürlich nicht. Es bleibt immer noch ein kleiner Zweifel, hast du jetzt das richtig gemacht? Wir haben es natürlich auch die Option offen gelassen, was ist, wenn? ne? Dass er dann nach Deutschland wiederkommt. Also das war überhaupt keine Frage. Ne? Bis vor 1,5 Jahren lebte der 84-Jährige noch allein in seiner kleinen Wohnung im 4. Stock. Ging jeden Tag allein in den Park, weil er die Natur liebte, besonders den Wald. Er war schon immer ein Vagabund, sagt Berghaus. Aber er macht schon seit Jahren Urlaub in Polen an der Ostsee und ist da immer ganz begeistert von, was aber letztendlich hinterher auch in die Hose mehrmals ging, weil er einen falschen Koffer mitgenommen hat und den Bus, das Hotel nicht mehr wiedererkannt hat und so Geschichten. Der 84-Jährige ist Diabetiker, muss regelmäßig Insulin spritzen. Berghaus sucht nach einer Unterbringung, denkt zunächst an ein deutsches Pflegeheim, doch sie zweifelt, weil sie immer wieder Schlechtes über die Zustände dort hört und sieht. Ich habe mir ein, zwei angeguckt, die auch ja eigentlich einen ordentlichen Eindruck machten, aber das Leben kriegt man so nicht mit. Ich habe zwar auch mal eine Tante gehabt im Pflegeheim, die hat dann da auch gesagt, es kümmert sich hier den ganzen Tag keiner um mich, ich bin hier also wirklich mir selbst überlassen. Die Angehörige eines anderen Bewohners kommt vorbei. Marita Berghaus hat sich mit der Frau angefreundet. Jetzt fliegen sie regelmäßig gemeinsam nach Polen. Doch die Frau möchte sich nicht äußern. Immer schwingt da der Generalverdacht mit, die Angehörigen entsorgen zu wollen. Vom Oma-Export ist die Rede. Ich muss mich auch viel rechtfertigen. Jetzt inzwischen wohl nicht mehr, aber die erste Zeit, ja. Also man hat immer auch so ein bisschen den Stempel aufgedrückt bekommen, du hast ihn abgeschoben. Ne? Natürlich, ganz klar. Aber ich habe dann erzählt, voller Überzeugung, wie es ist. Dass sie findet, dass Helmut Seidner hier in Polen sehr gut und individuell betreut wird, das ist der eine Punkt. Natürlich müsste ich lügen, wenn ich sage 3.000 oder 1.300, ne? Also das spielt natürlich auch eine Rolle mit. Ne? Aber er ist Postbeamter gewesen, also da hätte es auch zu Hause eine Möglichkeit gegeben. Also ich glaube, ich wäre da noch nicht mal zur Kasse gebeten worden, wenn er ins Pflegeheim in Deutschland gekommen wäre. Im Internet stößt Marita Berghaus auf das Angebot aus Polen. Unterbringung und Pflege nach westlichem Standard, komplette Verpflegung, zweisprachiges Personal. Das Komplettangebot für 1.300 € im Monat, unabhängig von der Pflegestufe. Marita Berghaus zeigt Helmut die Fotos im Internet. Natürlich habe ich es mit ihm besprochen, ne? Und er wollte das. Ne? Also das letzte Wort hatte er. Ne? Ich habe ihm das unterbreitet, ich habe ihm die Bilder gezeigt, ich habe ihm das alles erklärt, wie es ist. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder zurück. Ja, ich mach das, sagt er. Ne? Ohne das Heim vorher persönlich gesehen zu haben, kündigen sie die Wohnung. Im Frühjahr 2013 zieht Helmut Seidner nach Polen. Doch ganz reibungslos verläuft der Start nicht. Der 84-Jährige ist gewohnt, sich viel im Freien zu bewegen. Zu Hause in Bochum kannte er seine Wege durch Parks und Wälder. Hier in Polen findet er sich nicht mehr zurecht. Das war wirklich ein kleines Problemchen. Der kleine Wald, der ist auch für ihn zu weit weg. Ne? Der ist auch mal ausgebüxt hier, glaube ich. Da hat er gesagt, er will in die Kirche. Und dann war er nach 2-3 Stunden immer noch nicht da. Und dann haben sie irgendwo da wiedergefunden, völlig entkräftet, haben sie dann aufgelesen. Also alleine darf er natürlich hier nicht raus. Deshalb fährt Marita Berghaus auch während ihrer Besuche mit dem 84-Jährigen in die Natur. Obwohl sie mit dem Thema Pflegeheim jetzt ständig zu tun hat, schiebt die 60-Jährige den Gedanken an ihr eigenes Altern beiseite. Sie selbst kann sich ein Lebensende im Pflegeheim nicht vorstellen. Aber ich selber glaube ich erstmal nicht, nee. Mittagsruhe. Die meisten Bewohner sind in ihren Zimmern. Im Gemeinschaftsraum räumt eine Pflegerin Gläser in die Spülmaschine. Mariola Drewitsch ist auf ihr beiges Poloshirt gestickt. Sie geht hinüber zu einer alten Dame, die noch im Rollstuhl am Tisch sitzt, vor sich ein halbvolles Glas. Mariola Drewitsch drängelt nicht, holt stattdessen Besen und Kehrblech aus dem Schrank und beginnt zu fegen. Ich warte jetzt, dass die Frau ausgetrunken hat. Dann begleite ich sie zur Toilette und anschließend zu ihrem Zimmer. Und um 3 gibt es dann Kaffee, erklärt die Pflegerin. Früher war die 38-jährige Gardinenverkäuferin in der nahegelegenen Kleinstadt Ratchaburg. Ein Beruf ohne Perspektive. Also hat sie die Altenpflegeschule besucht und im Anschluss einige Monate in München in einem privaten Altenheim gearbeitet. Zu dritt waren sie dafür 28 Bewohner zuständig. Die Die Dienstpläne waren chaotisch. Nie war Zeit, erinnert sich die alleinerziehende Mutter. Und dann war da noch ihre 11-jährige Tochter, die sie bei ihrer Schwester in Polen zurückgelassen hatte. Das ist einer der Gründe, warum ich zurückkam nach Polen. Aber auch meine Mutter und mein pflegebedürftiger Bruder brauchen Hilfe. Ich kann hier mein Geld als Pflegerin verdienen und ich kann zu Hause helfen. Nach 3 Monaten kehrt Mariola Drewitsch zurück aus München nach Raciborz. Dort hätte sie sofort in einem polnischen Pflegeheim anfangen können. Denn auch in Polen sind Pflegekräfte knapp. Ich habe ein Praktikum in einem polnischen Altersheim absolviert und ich hätte dort auch weiterarbeiten können. Aber die Ausstattung war viel schlechter als hier und das sowohl für die Bewohner als auch für das Personal. Das polnische Heim ist nur 5 Minuten von meiner Wohnung entfernt, aber ich fahre lieber die 25 Kilometer hierher, weil es mir hier viel besser gefällt. In ein Heim wie dieses würde sie unter Umständen sogar ihre Mutter geben. In eines der staatlichen polnischen, aber auf gar keinen Fall. Da ist sie sich sicher. In Polen sei es fast undenkbar, die Angehörigen nicht selbst zu pflegen. Das kann man nur rechtfertigen, wenn man wirklich arbeiten muss und keine andere Möglichkeit hat, sich um seine Eltern zu kümmern. Ansonsten sollte man sie zu Hause pflegen. Ich würde sie niemals weggeben. Dann öffnet sie das Fenster. Baustellenlärm dringt ins Haus. Gleich nebenan baut der Betreiber ein zweites Heim für deutsche Senioren. Es gibt bereits eine Warteliste. Die beiden Rentner aus Ratingen sind von ihrem Marktausflug zurück. Jetzt sitzen sie in ihrem Zimmer, machen es sich in den neuen Sesseln bequem. Ein heller Raum, ebenerdig, 31 Quadratmeter mit großen Fenstern, Badezimmer. Die beiden Pflegebetten haben sie zu einem Ehebett zusammengerückt. Die 78-Jährige stemmt sich aus dem Sessel, geht einige Schritte zu einem kleinen Tisch. Dort wartet ihr Keyboard. Die Rentnerin setzt sich, lehnt sich leicht zurück, schließt kurz die Augen, greift dann konzentriert in die Tasten und spielt einen Chris Roberts-Hit von 1974. Du kannst nicht immer 17 sein. Ihr Mann lauscht lächelnd aus dem Sessel. An der Wand hängen Erinnerungsfotos aus ihrer Jugend, von ihren Kindern, vom Enkel. Auf dem Tisch steht ein großer Flachbildfernseher, den hat ihr Sohn besorgt. Nachmittags gucken die beiden deutsche Serien, mal Forsthaus Falkenau, mal Schlosshotel Ort. Vor dem Abendessen läuft ein Boulevardmagazin. Danach kommt jeden Abend die Tagesschau. Deutsches Programm in Polen. Du kannst nicht immer 17 sein, ne? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.